Meine Kameraden, ich freue mich, dass es noch geklappt hat, dass ich Sie, das Offizierskorps der neuen, hier neu aufgestellten Volksgrenadierdivision vor dem Abmarsch der Division an die Front noch besuchen kann. Ich tue das, soweit das irgend möglich ist, habe das immer so gehalten, bei den bisher mir unterstellten SS-Divisionen und tue das ebenso selbstverständlich bei diesen neuen Divisionen, die der Führer mir anvertraut hat. Denn ich halte es für richtig, wenn wir einander kennenlernen, und ich halte es für richtig, wenn Gelegenheit genommen wird, über eine ganze Anzahl Fragen, die jeden bewegen, ganz offen von Mann zu Mann zu sprechen. In wenigen Tagen ist das fünfte Kriegsjahr zu Ende. Und wir gehen in das wirklich entscheidende sechste Kriegsjahr herein. Es wird wohl das letzte oder vorletzte sein. Es gibt viele gute Deutsche und viele brave Soldaten, die sich manchen sorgenvollen Gedanken machen, wenn sie den Wehrmachtsbericht lesen. Wenn ich gerade den heutigen Wehrmachtsbericht zum Anlass nehme, in dem die Aufgabe von Paris und zugleich der Verrat und die Schweinerei in Rumänien gekennzeichnet und bekannt gegeben wird, in seinen Auswirkungen bekannt gegeben wird. Ich weiß, und ich bin nie jemand, der um die Dinge herumredet, dass das viele von Ihnen mit Sorge erfüllt. Ich möchte gleich an den Anfang eines setzen. Wir sind jetzt in diesen Monaten und in den nächsten 3-4 Monaten, die vor uns sind, sind wir in den allerschwersten, in der Epoche und in dem Zeitabschnitt der allerschwersten Erprobung. Wir werden manche Belastung noch bekommen, werden durch manche Krise noch hindurchgehen und werden viele, viele schwere Stunden noch durchzumachen haben. Das ist klar und selbstverständlich und steht vor uns. Wenn man die Dinge aber nun sieht, dann ist es falsch, sie aus dem Tag herauszusehen, und ist es falsch, vor allem für den Soldaten, nun mit unnötig sorgenschwerem Herzen irgendwie in den Kampf hereinzugehen. Ich möchte mal einen Rückblick tun. Vor 30 Jahren hatte der Weltkrieg begonnen und vor 26 Jahren näherte er sich seinem Ende. Wie war damals die Situation? Deutschland, das waren die Alten, die den Weltkrieg mitgemacht haben. Die Jungen von Ihnen wissen das nur aus der Geschichte, aus der Kriegsgeschichte, aus der Geschichte Ihres Regiments. In diesem Krieg hat Deutschland in den besten Zeiten, in Zeiten seiner größten Siege, niemals für längere Zeit die Somme überschritten. Wir waren niemals imstande, Verdun zu erobern. Wir haben niemals Belfort besessen. Wir sind niemals nach Abbeville gekommen. Wir haben niemals Calais besessen. Und wir haben im Süden niemals die Alpengrenze Asiago, Asiero oder gar weiter südlich überschritten. Die Piave war das äußerste, die äußerste Grenze einer siegreichen Offensive des Jahres 1917. Demgegenüber waren wir haben niemals, trotzdem wir Saloniki hatten, Griechenland besessen. Im Osten schwankte das hin und her. Es kam der Zusammenbruch der Russen im Jahre 1917 und die Auferstehung bolschewistischer Heere im Jahre 1918. Demgegenüber hatten wir im Innern ein durch einen furchtbaren Hunger von 4 Kriegsjahren müde gewordenes und wirklich schwer leidendes und entbehrendes Volk. Wir hatten ebenso eine Front, die nicht satt zu essen hatte, seit 2 Jahre lang sich nicht satt essen konnte, in den ganzen Jahren 17 und 18. Wir hatten brave Frontsoldaten, die so und so oft nur Stoßtruppunternehmungen, die militärisch nicht notwendig waren, machten, um irgendwie vom Engländer sich Proviant und zu essen zu holen. So schwierig war damals die Situation. Und trotzdem sie für uns so schwierig war, unverhältnismäßig viel schwieriger, als sie je in diesem Krieg gewesen ist, war damals am Ende dieses Krieges die Lage auf der Seite unserer Gegner so, dass ein sehr unvoreingenommener Zeuge, Lloyd George, auf einer Reise hier in Württemberg, er kam ja öfter nach dem Krieg, nach dem Jahre 1933 nach Deutschland, als er Einrichtungen des Landjahres und der Jugend hier besichtigte, hier erzählte, als die Nachricht von der deutschen Kapitulation im November 1918 kam, traf sie eine englische Regierung an, die gerade die Beschlüsse fassen wollte, Friedensverhandlungen mit Deutschland einzuleiten, zumindest aber einen Teil der amerikanischen Truppen vom Festland abzutransportieren, weil man sie nicht mehr zu ernähren und zu vermunitionieren in der Lage war. Und er, Lloyd George, bekannte selbst, er habe 2 Stunden gebraucht, um überhaupt zu begreifen, dass Deutschland nachgegeben habe und dass England damit gesiegt habe. Wie steht's nun im Vergleich zu dieser weltgeschichtlich-militärisch feststehenden Lage von damals, vom Jahre 1918, wo wir trotz schlechtester Voraussetzungen oder viel schlechterer Voraussetzungen einer viel kleineren Festung Europa, die wir damals hatten, knapp einige Minuten vor dem Sieg standen, dem Sieg verloren, weil wir im Innern kein einiges Volk und keine feste Führung hatten, weil wir den Untermenschen nicht gebändigt hatten, weil dementsprechend, was sehr ein maßgeblicher Unterschied ist, die breite Masse unseres Volkes keinen Sinn mehr in dem Krieg sah, sie war nicht richtig geführt, sie sah keine Ziele und die soziale Frage war offen und der Untermensch konnte in diese offenen Wunden hineingreifen und sie aufreißen. Wie steht das nun dem gegenüber heute, am Ende des 5. Kriegsjahres? Wir haben uns gegenüber eine Koalition von Gegnern, das sind die Alten von damals und trotzdem etwas anders. Ein total politisch, weltanschaulich bolschewistisches und bolschewisiertes Russland. Die Lehre des Juden Karl Marx, des Judentums, des Kommunismus ist dort zur Staatsreligion, möchte ich fast sagen, erhoben. Und hinter dem auf der ganzen Welt drohenden Bolschewismus und drohenden Kommunismus steht die militärische Großmacht eines zwar entsetzlich ausgebluteten, aber vorhandenen Riesenreiches von 180 bis 200 Millionen Menschen. Ursprünglich 200 Millionen Menschen. Russland treibt heute oder nimmt heute die allergrößten Kraftanstrengungen vor. Die Offensiven, die es heute jetzt an unseren jetzigen Fronten betreibt, nähern sich nicht mehr, ich will Ihnen gleich sagen, was ich Ihnen sage, das stimmt, ich mache Ihnen keinen blauen Dunst vor. Ich werde Ihnen nie etwas zu optimistisch, aber ich werde Ihnen auch ebenso wenig etwas pessimistisch färben. Sondern ich zeige es Ihnen immer so, wie es ist, weil ich an Ihre Herzen und an Ihren Verstand appelliere, damit sie die richtige Einstellung zu den Dingen und die richtige Einstellung zu ihren Pflichten haben. Russland hat in diesem Krieg, wenn ich ein Volk von 200 Millionen annehme, das ist schon das Äußerste, was man annehmen kann, wahrscheinlich sind es nur 180 Millionen, hat es bei einer Aushebung von 15-16% seiner Bevölkerung, das heißt von 30-32% seiner Männer, eine Wehrkraft auf die Beine gestellt von rund 30-32 Millionen. Und es hat nach seinen eigenen Angaben und eigenen Berechnungen sowie unseren Berechnungen an die 18 Millionen Menschen verloren. Nicht zu vergessen, in dieser Zahl sind eingerechnet selbstverständlich die männlichen Arbeitskräfte oder die männlichen Gefangenen, die wir in Deutschland haben. Denn wir haben ja immerhin rund 10 Millionen Ostarbeiter und Kriegsgefangene. Also männliche und weibliche Ostarbeiter und Kriegsgefangene. Das, was Russland heute an Offensiven oder an Stößen noch betreibt, nähert sich nicht mehr aus einer großen strategischen Reserve, die irgendwo von hinten her genährt wird, sondern es nähert sich aus einem Herumschieben von Divisionen, die zuerst meinetwegen von der Narva-Front nach Finnland abgezogen werden, dort zu stoßen beginnen, dort zwar einen Erfolg haben, aber dann doch keinen endgültigen, dann an die Narva-Front gezogen werden, hier wie verrückt 14 Tage, 3 Wochen angreifen, hier auf die Dauer gesehen abgeschmiert werden, dann werden sie heruntergezogen und greifen nun bei Pleskau an und greifen bei Dorpat an. Und so ist es an allen übrigen Stellen ebenfalls. Dieses Russland, das mit seinen anderen Partnern in einem dauernden und sich dauernd steigernden Streit steht, ist der absolute Gegner in seinen politischen Zielsetzungen von England und von Amerika. Der zweite unserer Gegner, Amerika. Sein Krieg ist nicht in erster Linie der Krieg gegen Europa, sondern sein Krieg ist merkwürdigerweise das, was bei uns in Europa abgelehnt wird, der Rassenkrieg gegen Japan. Wobei wir uns insgesamt überhaupt klar sein müssen, die tiefsten Lüfte dieses großen Ringens ist das Ringen von Rassen. Unser Krieg mit Russland ist ein Rassenkrieg Europa gegen Asien. Darüber müssen wir uns als deutsche Offiziere und als Führer deutscher Soldaten völlig klar sein. Hier gibt es auf die Dauer gesehen niemals Brücken. Das sind zwei Rassen, die einander todfeind sind, und die in ihren Zielsetzungen einander sich nicht mehr befreunden können. Das mag politisch die oder jene Form einmal gehabt haben, das ist ganz gleichgültig, es ist ein gnadeloser, wirklicher, echter Rassenkrieg. Ebenso wie der Krieg Amerika gegen Japan, desselben Volkes, das uns mit jüdischer Rabulistik verurteilt, weil wir eine Rassenfrage gegenüber Juden und gegenüber Russen haben. Dasselbe Land führt seine Propaganda, seine Unterrichtung seines Soldaten, warum er gegen Japan kämpfen muss, eindeutig nur auf dem Boden der Rassenfrage, nämlich Amerikaner weiß gegen gelb. Diese Entwicklung des Gedankens des Rassenkrieges, dieses ältesten Prinzips und dieser ältesten Grundlage jeder menschlichen Auseinandersetzung, jede Auseinandersetzung zwischen Völkern auf diesem Erdball, der hat sich dort nicht aufhalten lassen. Und das wird eine der Entwicklungen der Zukunft sein, der wird sich auf der ganzen Welt nicht aufhalten lassen. Früher oder später wird Amerika dieser Bundesgenosse seiner zwei anderen unnatürlichen Bundesgenossen in dieser unnatürlichen Koalition wird es irgendwie zu dieser Fragestellung nehmen müssen. Kommt der dritte Partner, England. Sie sind ja alle so merkwürdig, diese drei Partner. Eines ist sicher, einer versucht, den anderen zu betrügen. Einer versucht, den anderen zu übervorteilen. Amerika den Engländer, ihm seine Besitzungen zu nehmen und ihm seine Rechte, seinen Handel, seine Wirtschaft zu zerstören. Russland gegenüber den beiden anderen. Russland, das vor allem nun, ich möchte mal sagen, greifbare Zankäpfel ergreift. Die sind sehr nahe. Ich möchte hier gleich darauf kommen. Angegangen ist der Krieg mit der Garantie für Polen, die England gegeben hat. Im Jahre 1944 wird die Garantie total fallen gelassen von England. Russland hat das Recht über Polen. England entfacht den Aufstand in Warschau. Der ist nur von England entfacht worden. Die Kommunisten taten dann mit. England ist gar nicht in der Lage, den Aufständischen in Warschau zu helfen. Gnadenlos wird Häuserblock um Häuserblock im Rücken unserer Front von unseren Verbänden erobert und niedergebrannt. Kein Mensch kann diesen Polacken helfen. Russland erklärt ganz offen, wir haben mit den Aufständen in Warschau gar nichts zu tun. Das haben die Engländer gemacht, ganz offene Verkündigungen in ihrer Presse und ihrem Rundfunk. Das haben die Engländer gemacht. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir ganz klar uns militärisch ganz anders eingerichtet und hätten die Leute in Warschau entlastet. Aber an diesem Blutbad und an dieser Niederlage ist nur England schuld. Der nächste Streich, Rumänien. Ein törichter König, der verbrecherische Sohn eines verbrecherischen Vaters, nämlich dieses Königs Karol, der allgemein bekannt ist, der macht mit den Engländern zusammen diesen seinen Stadtstreich, verhaftet den Marschall Antonescu oder erschießt ihn, das wissen wir nicht, und macht Waffenstillstand. Russland sagt, Waffenstillstand interessiert uns gar nicht. Auch absolut, ich erzähle Ihnen ja hier nur Dinge, das was ich jetzt hier sage, sind nur Dinge, die bereits absolut publik und öffentlich sind. Für wir kennen keinen Waffenstillstand mit Rumänien, sondern für uns ist Rumänien im Kriegszustand, bis wir ganz Rumänien besetzt haben. Es wird wohl wahrscheinlich sein, dass nach meinen Nachrichten oder nach meinen Mitteilungen, die ich habe, es wird in Bulgarien wahrscheinlich etwas Ähnliches passieren. Der Streitapfel zwischen den beiden großen Bundesgenossen, Russland und England, der ist in greifbarster Gestalt auf dem Balkan nun nahegerückt. Es sind viele Streite begraben worden. Einen werden sie nicht begraben können, die Engländer und die Russen. Wenn Russland seinen jahrhundertlangen Traum und sein jahrhundertlanges Ziel, an das offene Mittelmeer zu kommen, den es zur Zarenzeit und jetzt zur Bolschewikenzeit konsequent und stur verfolgt und damit auf den Lebensnerv und die Lebensader Englands auf seinem Weg nach Indien zu kommen. Damit kommen wir dann in das asiatische Problem herein, wo sich die Interessen Russlands und Japans decken gegenüber den in der Feindschaft zu den Interessen Englands und Amerikas. Seit Jahrhunderten versucht, dieser Weg ans offene Mittelmeer, bisher nicht erreicht und in diesem Krieg nun konsequent Stück für Stück auf dem politischen, nun wird es versucht, auf dem militärischen Weg zu erreichen. Politisch Nordafrika durch Herrn Wyszynski und durch riesige russische, sprich bolschewistisch-kommunistische Konsulate und Propagandaorganisationen, ein immer bolschewistischer werdender Erdteil, möchte ich fast sagen. Italien, besetzt von England und Amerika, erobert, geistig in Besitz genommen, in dem namenlosen Elend, was in diesem Italien ich möchte in diesem Fall sagen, gerechterweise ausgebrochen ist. Von Hunger in einem unbeschreiblichen Ausmaß, weil sie nicht in der Lage sind, es zu verpflegen, weil sie nicht in der Lage sind, es zu ordnen. Und in dieser Bevölkerung, die von Hunger ausgezehrt ist, die von Raub und Dürrentum lebt, ob es Neapel ist oder ob es Rom heute ist, in der findet nun der bolschewistische Gedanke, ausgestreut von den bolschewistischen Agenten, findet nun seinen Nährboden. Ein immer röter werdendes Rom, eine weitere Bastion des bolschewistischen Russland im Mittelmeer ist die Folge. Nun Frankreich. Sehen Sie, selbstverständlich bedauern wir es, dass wir die Atlantikküste nicht halten konnten. Das ist selbstverständlich betrüblich in einer Richtung. In der anderen Richtung, meine Herren, ganz Frankreich hätten wir ohne dies nie behalten können. Hätten es auch nie behalten. Hätte aber eine Stadt gefunden. Arras, nämlich mit 150.000 Toten hervorgegangen. Lassen Sie in einem Volksvolk einmal einen nationalen Führer, einen, der nochmal das Volk hochreißt, entstehen. Und auf diesem Fundament aufbauen, dass es das in diesem Krieg am wenigsten zur Ader gelassene Volk ist, dann wäre das für die Zukunft eine ganz gewaltige Sorge, ein ganz gewaltiger Kummer. Es ist selbstverständlich kein Trost für den Augenblick. Und der Augenblick ist schwer. Ich habe aber eine Erfahrung gemacht und ich glaube, Sie werden mir recht geben. Geschichtlich ist es vor allem so leicht zu erweisen, dass viele Dinge, viele Entwicklungen, die im Augenblick, wo es den Menschen zustößt, als furchtbares Unglück erscheinen, in der Länge der Zeit gesehen vom Schicksal wohlgemeint sind und gut sind. Das Frankreich, das wird, soweit es von Herrn de Gaulle besetzt ist, kein nationales Frankreich sein. Sondern es wird ein immer mehr bolschewistisch werdendes Frankreich sein. Und diese bolschewistischen Feuer und diese kommunistische Glut, die wird ihre Feuer immer mehr in der Nähe von England anstecken. Und das England selbst hat bisher in diesem Krieg sehr viel Haare gelassen, sehr viele Federn gelassen. Es hat viele Besitzungen hergeben müssen an Amerika. Es hat viele Besitzungen verloren an Japan. Und es liegt greifbar in einer erreichbaren Nähe vor unserer Küste. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die nun ihren Kameraden erzählen, wir haben jetzt die V1 und sie werden sehen, noch Wochen, noch Tage und dann passiert irgendetwas. Und dann kommt die V2 und dann passiert noch etwas. Nein, Wunder gibt es nicht. Es hat ein einziges Wunder gegeben, meine Herren, das ist das, was der Führer erhalten blieb. Trotzdem 1,5 Meter neben einem Kilogramm explodierenden Hexogens stand. Das einzige Wunder, was es gegeben hat. Dass das, die Tatsache, dass der Herrgott hier seine Hand dazwischen gehalten hat und dem Mann, den er dem deutschen germanischen Volk geschickt hat, bewahrt hat, damit er seine Sendung vollenden kann. Das ist das einzige Wunder. V1, die V2 oder was sonst noch an V kommt, die werden keine Wunder vollbringen. Aber sie sind eine solide, in eine politisch-soldatische, logische Berechnung einzustellende Kraft. Wenn wir mit der V1 oder später mit der V2 England beschießen, und zwar den Raum von London und Südengland, dann beschießen wir damit 25% der englischen Bevölkerung. Wenn die anderen Berlin angreifen als größtes Ziel bei uns, dann greifen Sie damit den Raum von einer Bevölkerung von 4 bis 5 Millionen an. Das sind 5% der Bevölkerung des deutschen Volkes. Der Angriff mit der Luftwaffe ist schlimm für uns, höchst unangenehm. Furchtbar für die Frauen und Kinder. Militärisch höchst unangenehm. Es wäre zu wünschen, und das wird sicherlich, können Sie versichert sein, es wird wieder anders werden, dass wir es heute schon besser abwehren könnten. Trotzdem aber ein Angriff mit der Luftwaffe sind Stunden am Tag. Und nicht jeden Tag. Lange nicht. Während der Angriff und der Beschuss mit der V1 der Angriff und der Beschuss jeden Tag 24 Stunden auf 25% der Bevölkerung eines Volkes. Sie können sicher sein, die V2 kommt. Das ist kein Märchen, genau wie die anderen Dinge kein Märchen sind. Die Dinge werden nicht von heute auf morgen ein England kriegsmüde schießen oder aus dem Krieg herausschießen. Sie werden aber einer der Gründe sein, die einem unserer Gegner, sei es England, sei es Amerika oder sei es Russland, hier der Beschuss mit der V1 oder mit den verschiedenen Waffen, mit denen wir England selbst greifen können, oder auf den anderen Seiten die eiserne Abwehr und die Überzeugung, dass dieses Deutschland nicht zu besiegen ist, dass kein tödlicher Stich in das Herz dieses Gegners, nämlich dieses Deutschen Reiches, angebracht werden kann. Oder dass die Fortsetzung dieses Krieges für England oder für Russland oder für Amerika denen so viel kostet, dass sie die in Sicherheit kommenden nächsten Auseinandersetzungen dann nicht mehr bestehen können. Dass der Krieg sinnlos wird. Es gehört zum Beispiel noch etwas herein, ein anderer Nervenpunkt, den ich bloß erwähnen möchte. Der eine große Nervenpunkt, sagte ich Ihnen ja, ist der Balkan. Seine ganzen Entwicklungen. Traurig heute für uns, wenn wir einen Teil Rumäniens oder Rumänien verlieren. Traurig, wenn Bulgarien oder ein Teil davon in Gefahr kommt. Ich kann sie nicht prophezeien. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich halte es für absolut möglich, dass wir das alles halten. Ich halte es für möglich, dass soldatische und militärische Vernunft es gebietet, dass wir es nicht halten. Wie es auch sei, hier prallen die Interessen unserer alliierten Gegner so zusammen, ebenso wie sie im Irak und wie sie am Kaspischen Meer, wo hüben und drüben englische und russische Divisionen in einer Stärke von 20 bis 25 Divisionen einander gegenüberstehen, wie sie dort zusammenprallen und noch an manchen anderen Punkten der Welt. Ich sagte Ihnen vorher schon, Deutschland, der Herr der Festung Europa, wird Ihnen gerade in den nächsten Monaten schwere Dinge durchmachen. Es wird manche Belastung kommen. Und trotzdem, wenn wir über eine gewisse Durststrecke weg sind, dann wird die Luftwaffe sich wieder erheben. Die U-Boot-Waffe ist bereits heute im Kommen. Denn die Versenkungen jetzt im Nordatlantik des Kreuzers, des Flugzeugträgers und der 4 Zerstörer ist nicht der Erfolg irgendwelcher sonstiger Kleinkampfmittel oder Sonderkampfmittel der Kriegsmarine, sondern ist ein Erfolg der U-Boote. Und so können wir etwas sicher sein. eines Tages scheidet einer unserer Gegner aus dem Spiele aus. Wenn die Koalition zerbrochen ist, dann ist damit, weil Deutschland nicht besiegt werden konnte, der Krieg gewonnen. Es hat eine Voraussetzung. Die Voraussetzung, dass wir, besonders wir, die Führer, die Offiziere, der Wehrkraft unseres Volkes, in unserem Mut, in unserem Glauben und in unserer Standhaftigkeit unübertrefflich sind und dass wir unserem obersten Kriegsherrn und unserem Volk gegenüber anständig sind. Wir, das Offizierskorps, wir müssen in Ordnung sein. Unser Mann ist es dann jedes Mal. Er ist es selbstverständlich. Wir haben diesmal, wenn Sie auf das Jahr, auf das damals vollendete vierte Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges zurückblicken, heute am vollendeten fünften Kriegsjahr des Zweiten Weltkrieges, alle Voraussetzungen, wir sind gut ernährt, unsere Waffenproduktion ist ständig im Steigen, unser Volk ist von einer Anständigkeit, von einer Moral und die breite Masse der Arbeiter und der Bauer, auf die es ankommt, sind von einer Treue zum Führer, von einem Glauben zum Reich, wie wir es uns 1917, 18 niemals haben träumen lassen können. Es ist eines nur notwendig, dass wir die Soldaten, dass wir uns diesmal nicht von der Heimat übertreffen lassen. Dass wir mit ihr wegeifern, mit dieser Heimat, die auf die Aufforderung hin, in Ostpreußen, in Schlesien, in Wartegau, in den Westprovinzen, Stellungen zu bauen, mit Kreisen und Kindern antritt, mit Frauen und Mädchen, und, das ist auch keine Sage, in wenigen Wochen ein Stellungssystem zum Schutz dieser Heimat aufwirft, wie wir als Soldaten es uns besser niemals hätten selbst bauen können, vor allem aber niemals hätten in dieser Zeit bauen können. Wenn man diese Notwendigkeiten sieht, dass alles nur darauf ankommt, auf uns Soldaten, dann sind wir als Offiziere denen der Führung und denen das Reich die Söhne des Volkes anvertraut hat unter unserem Befehl, dann sind wir verpflichtet, die Tugenden aufrecht zu erhalten und fanatischer noch wahrzumachen im sechsten Kriegsjahr als je bisher die Tugenden, aus denen jede große soldatische und heldische Leistung in der ganzen Weltgeschichte emporgewachsen ist. Als erstes die Treue. Meine Offiziere, die Treue ist bedingungslos. Sie kennen kein Wenn und Aber. Sie wissen das doch, dass man alles auf der Welt verzeihen kann. Nur eines verzeiht die Geschichte und verzeiht das Schicksal niemals, wenn man untreu ist. Die Untreue zerfrisst die Heere, sie zerfrisst die Armeen, sie zerstört die staatliche Ordnung, sie zerfrisst das Volk und vernichtet seine Existenz. Ich wünsche mir, und ich wünsche dem deutschen Volk, ich wünsche uns, dass wir ein Offizierskorps sind, weltanschaulich denkend, politisch denkend, aber niemals politisierend. Politisieren heißt es, wenn man über Tagesfragen im Stil der vergangenen 20 Jahre sich darüber unterhält, ob das besser war oder jenes. Meine Herren, sehen Sie, in der Schutzstaffel habe ich das niemals geduldet. In der ganzen Kampfzeit niemals. Das geht uns ja gar nicht an. Ich habe niemals geduldet, in den Jahren 1928, 29 bis 33, dass wir uns über irgendeine politische Lage in diesen schwierigen Jahren 29, 30, 31, 32 unterhielten. Dass wir uns über die Frage unterhielten, wann zieht die Bewegung, wann kommen wir zur Macht. Das war für uns selbstverständlich, dass wir zur Macht kamen. Es war für uns selbstverständlich, dass eines Tages dieser Tag kommt. Man interessiert uns gar nicht, wir haben so lange zu stehen, bis er da ist. Wir haben so lange zu kämpfen, bis das Ziel erreicht ist. Ist es erreicht, dann wird ein neuer Befehl kommen. Ich habe mir jeden Einzelnen damals herangeholt. Meine Herren, damals waren die Zahlen anders. In dem Kampf mit der Kommune, da war es eine Frage, ob ich in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern 10 oder 20 Mann hatte. Hatte ich 20 Mann, dann waren wir uns darüber klar, dass uns überhaupt niemand umbringen konnte. Denn wer bedingungslos bereit ist, sein Leben in die Schanze zu schlagen, der ist gegenüber all denen, die immer zögern und sagen, ist da nicht der Verstand, der doch Lüge rät, man könnte das mit denen im Frieden abmachen oder ein bisschen sprechen oder könnte man sich nicht einigen, der Lüge gibt nach, dann ist der dem gegenüber immer im Vorteil, der bedingungslos ehrlich bereit ist, niemals nach sich selbst zu fragen, sondern alles in die Waagschale zu werfen. Ich habe damals jeden bei uns, genauso gilt es in jeder großen geschichtlichen Auseinandersetzung. Es galt im Siebenjährigen Krieg für das preußische Offizierskorps genauso, wie es heute für uns gilt. Wir haben nicht danach zu fragen und zu politisieren, wie es im Einzelnen ist, sondern wir haben lediglich als politische Soldaten weltanschaulich zutiefst überzeugt, nicht von jeder Einzelfrage, die ist nicht so interessant heute, aber zutiefst überzeugt von den Gesetzen des Blutes, von den Auseinandersetzungen der Rassen auf diesem Erdball, denn das ist Weltgesetz, das diskutiert keine Konfession weg. Es ist das uralte Gesetz dieses Erdballs und dieser gesamten Welt, die wir sehen. Der gnadenlose Kampf der einzelnen Individuen, der gnadenlose Kampf der einzelnen Arten. Und damit schafft der Herrgott die Auslese. Wer ist wert, weiterzuleben? Wer hat sich bewährt? Wer hat die Kraft, sich weiter fortzusetzen? Dem Gesetz entkommen wir nicht. Und deswegen ist dieser Nationalsozialismus, weil er die ältesten und ewig wahren Gesetze zu seinem Fundament nahm, das Gesetz der Rasse und damit zusammenhängend in der Bewahrung und Pflege unseres Blutes, das Gesetz, das höchste Sozialismus, höchste Pflege des eigenen wertvollen Blutes, es kann sich in einem Stand befinden, in welchem es sich will, höchster Nationalismus ist. Zutiefst überzeugt von einer solchen Weltanschauung, sollen sie ihre Männer unterrichten, sollen sie politische Offiziere sein, nicht solche, die politisieren und um Tagesfragen, um die man immer streiten kann, über die jeder Narr und jeder tunlich gut meckern kann, sich auch nur irgendeine Stunde damit vergeckern. Die Preuße muss bedingungslos sein, nicht nur für sie, sondern genauso für ihre Familie und ihre Sitte. Denn der Kampf, den wir fechten, der geht nicht um uns. Denn letztendlich sind wir Mannsbilder, als Mannsbilder dafür da, um zu kämpfen. Als Mannsbilder dafür da, eines Tages zu sterben. Er geht um das, was jedem einzelnen Mann und was jedem Volk das Teuerste sein muss, um Mutter und Vater, um Weib, um Kind, um das, was nach uns kommt. Weil der Kampf darum geht, deswegen muss es auch so sein, dass auch die Familien, dass auch die Frauen und dass auch die Kinder in dem Geist von Treue und Bedingungslosigkeit erzogen sind, wie wir als Offiziere des Führers, wie wir als Offiziere dieses großdeutschen, künftigen germanischen Reiches erzogen sein sollen und sein wollen. Das Zweite, was ich fordere, ist Gehorsam. Er ist für ein Heer genauso wichtig wie die Treue. Solange das Befehle bedingungslos durchgeführt werden, ohne Zögern, ohne innere Einschränkung, ohne Widerwillen. Man darf nicht so viel von Gehorsam reden, sondern man muss gehorsam sein. Wir haben uns ja insgesamt etwas viel Phraseologie angewöhnt in Deutschland, auch in unseren Soldatenkreisen. Wir sprechen von absoluter Disziplin, absolutem Gehorsam. Und wenn wir in unsere stillsten Herzenskammer nachforschen, dann glaube ich, ertappen wir uns, dass wir in diesen vergangenen Jahren da an der und an jener Stelle keineswegs so absolut gehorcht haben. Sondern dass wir zwar Befehl und Jawohl und Gehorsamst und wie alle diese schöne Phraseologie, die man gelernt hat und die man sich angewöhnt hat, heißt, dass wir aber dann doch manchmal einen Befehl durchführten, so ungefähr, wir wollen mal den beweisen, dass er falsch ist. Etwas ist ganz klar, meine Herren. Wenn Sie einen Befehl bekommen und Sie sind überzeugt, dass der Befehl falsch ist, weil er auf falschen Voraussetzungen aufbaut, nach Ihrer Überzeugung, dann sind Sie verpflichtet, absolut der Wahrheit gemäß Ihre Meinung vorzutragen. Derjenige, der über Ihnen ist, hat dann abzuwägen nach seinem Gewissen, nach seiner Verantwortung, was er befehlen will. Dann gibt es hier kein Wenn und Aber, sondern dann ist es durchzuführen. Ich halte es zum Beispiel für ein Verbrechen. Und niemand täusche sich, dass man das nicht merkt. Ich habe in meinem Tagesbefehl befohlen, dass wir als Soldaten so lange Dienst tun wie der Arbeiter im Rüstungsbetrieb. Ich erwarte von einem Offizierskorps, dass es einen Befehl entsprechend seiner hohen Stellung und der Reife, die dieses Offizierskorps hat und haben soll, sinngemäß und anständig durchführt. Ich erwarte das also in diesem Fall, wenn man 2 Stunden am Tag mehr tut, dass man entsprechend ein Viertel der bisherigen Stabs- oder sonstigen Belegschaft abbaut, für andere Dinge freigibt und damit wird man ja die 2 Stunden sehr gut ausfüllen können. Denn dann dient man damit dem totalen Krieg. Wenn der oder jener, den ich entweder als maßlos töricht oder als verbrecherisch bezeichnen muss, sagt, tja, sonst hättet ihr ja um 17 Uhr herausgehen können. Ja, wir müssen ja, das ist ja als Befehl, Befehle müssen natürlich befolgt werden, ist ganz klar. Wir müssen jetzt müsst ihr bis 19 Uhr bleiben, wegen der Arbeiter. Also mal Latrinen reinigen, dann, wir machen jetzt 2 Stunden weltanschaulichen Unterricht. Oder Gänge reinigen, oder so ein bisschen Schleifstein machen. Meine Herren, so etwas hat nichts mit Gehorsam zu tun, sondern das ist die Sabotage eines gegebenen Befehles. Ich möchte etwas, wo Sie so etwas sehen, lassen Sie so etwas in Ihrem Korps dieser Division niemals aufkommen. Sollten Sie merken, dass ein Kamerad so missgeleitet ist, dass er was tut, dann erfordert es meines Erachtens das Ehrgefühl des Korps, dass die Kameraden ihn heranholen und sagen, du, was du tust, ist ein Verbrechen. Die Männer, die dir unterstehen, unterstehen dir nicht, weil du so ein geistvoller Führer bist. Weil die freiwillig zu dir gekommen sind. Sondern die würden dich ekeln und dich Scheusal meiden, wenn sie es könnten. Sie sind ja aber durch Befehl, durch die Autorität des Deutschen Reiches, sind sie dir untergeordnet. Wenn du diese Autorität missbrauchst, bist du ein Verbrecher. Und wir dulden das nicht. Und da gehört noch etwas dazu, meine Herren. Da komme ich gleich zum dritten, Kameradschaft. Ich wünsche nicht, dass Kameradschaft falsch verstanden wird. Kameradschaft besteht nicht darin, dass man nur die angenehmen Seiten des Lebens miteinander teilt. Die Kameradschaft eines Chors ist nicht der Zusammenhalt einer Clique. Sondern, wenn ein Kamerad auf dem Wege ist, schwach zu werden, dann ist es ausgesprochen falsch, wenn Sie einem, von dem Sie wissen, ja, der nimmt alles furchtbar schwer. Das ist ein Mann, der ist zwar tapfer, aber er sieht alles grau in grau, schwarz in schwarz, noch dunkel, noch düsterer. Das ist natürlich falsch, dem eine ganz große Besorgnis, die der oder jener hat, meinetwegen nur in ihrem Frontabschnitt, dem nun zu sagen. Sondern den holt man sich heran, spricht mit ihm vernünftig, und es wird jeder einmal in seinem Leben einen Tag oder eine Stunde haben, wo er alles grau in grau sieht. Da ist die Aufgabe der Kommandeure und ist die Aufgabe der Kameraden, sich so einen heranzuholen und zu sagen, Mensch, was hast du denn? Erzähl mal. Sprich dich mal aus. Und bei allem Ernst, wir wollen uns nie etwas vormachen, ist aber trotzdem dann die Aufgabe des Kameraden, ihm zu sagen, mein Lieber, sieh mal, man kann das auch so oder so betrachten und dem beim Schopf zu packen und aus seiner Melancholie oder aus seinem Pessimismus herauszureißen. Es ist die Aufgabe von uns, je höher wir droben sind, zwar niemals unseren Männern etwas Falsches zu sagen, aber es ist die Aufgabe des höheren Kommandeurs, sagen wir des Regimentskommandeurs, nicht jede Sorge, die in seinem Regimentsabschnitt hat, jeden Zugführer zu erzählen. Die Aufgabe des Zugführers, nicht jede Sorge, die er in seinem Zugsabschnitt hat, dem jüngsten und unerfahrensten seines Zuges zu erzählen. Es ist die Aufgabe, den einzuteilen und ihm zu sagen, mein Junge, es ist natürlich schwierig jetzt, die anderen sind sehr mächtig, wenn du hier deine Pflicht tust, dann kann das gar nicht schief gehen. Das uralte Gebot, das der Führer auch einmal in einem Befehl herausgegeben hat, man sage niemand mehr, als wie er zur Erfüllung seiner Pflichten wissen muss. Man sage es ihm nie früher, wie es zur Erfüllung seiner Pflichten zu wissen braucht. Man sage es niemandem an Zahl mehr, als wie es unbedingt notwendig ist. Wenn irgendeiner von uns in einer verantwortlichen Stellung Sorgen zu tragen hat, meine Herren, das ist ja das Vorrecht, wenn Sie ein größeres Achselstück haben, dass Sie mehr Sorgen und mehr Verantwortung haben. Denn sonst wären Sie ja nicht in diese Stellung gehoben worden. Es ist ein bitteres Unrecht, wenn wir dann diese ganzen Sorgen, diese ganzen Kümmernisse, die wir selbstverständlich haben, dann auf alle die abwälzen, die gar nichts daran ändern können und denen wir bloß völlig unnötig das Herz schwer machen. Von der Kameradschaft, da verlange ich, dass sie die unnachsichtliche Richterin ist, wenn im Chor der Kameradschaft etwas Unanständiges passiert. Wir sind nicht ein Verein, der sich gegenseitig deckt. Wir zu oberst, meine Herren, steht nicht die Treue des Kameraden A zum Kameraden B, der dann sagt, ja, natürlich das, was der tut, ist unmöglich. Aber wenn ich ihn gemeldet hätte, dann wäre der doch bestraft worden. Meine Herren, zu oberst steht der Führer und zu oberst steht das Reich. Zu oberst steht das deutsche Volk. Jeder von uns verschwindet vor der Größe dieser geschichtlichen Einheit, verschwindet vor der Verantwortung, die wir diesem Volk als Ganzes haben. Da spielt keiner eine Rolle. Wenn ich etwas weiß, was diesem Volk geschadet, und ich kann den Kameraden als Kamerad nicht davon abbringen, dann habe ich ihn gemäß meinem Eid und ein Eid kann man nur einmal geben, habe ich ihn zu melden und habe das Unheil zu verhüten. Ich wünsche auch etwas nicht. Ich wünsche nicht, dass wenn ein Kamerad etwas begangen hat, wodurch er dann vor Gericht kommt, dass ich dann von Ihnen, und die Urteile bekomme ich ja vorgelegt, dann Urteile vorgelegt bekomme, wo man bloß sagen kann, na, typisches Offiziersurteil. Eine Krähe hackt der anderen das Auge nicht aus. Sie waschen einander rein, die Herren. Das darf nicht sein. Sehen Sie, es gibt immer in Ihnen, es wird immer unzulängliche Menschen geben. Es wird immer menschliche Schwächen geben. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Da kann der Rock damals der Brustharnisch eines römischen Legionärs oder eines römischen Centurio gewesen sein. Oder es mag ein Reitersmann aus der Zeit Heinrichs des Ersten gewesen sein. Oder es mag ein Grenadier oder ein Offizier des alten Fritz gewesen sein. Oder es mag ein Offizier aus der schweren und mit viel Schande beladenen Zeit des Jahres 1806 gewesen sein. Unzulänglichkeiten, menschliche Schwächen hat es immer gegeben. Es gibt nur zwei Fragen, die entscheidend sind. Die Frage, wird die menschliche Schwäche von einem Chor gedeckt? Mit der Begründung, wir können doch unserer Uniform das nicht antun. Ach, meine Herren, mit der Uniform wird das also zugedeckt. Die Uniform ist gut genug, damit Hunderte von anständigen Generalen, Tausende von anständigen Kommandeuren, Zehntausende und Hunderttausende anständiger deutscher Offiziere, Millionen anständiger deutscher Grenadiere und Soldaten, dass die darin gestorben sind. Und mit derselben ruhmvollen und blutdurchbrennten Uniform, mit der wollen wir dann eine Schweinerei zu decken. Das können wir doch nicht. Das ist doch nicht anständig. Sondern wenn einer etwas begeht, was der Tradition, der echten Tradition, nicht der Formtradition, sondern der echten inneren Tradition deutschen Soldatentums und deutscher Mannestreue und Gefolgschaftstreue und deutscher Tapferkeit und deutschen Kämpfertums, was der entgegensteht, dann wird so ein Kerl aus der Uniform herausgestoßen. Und es ist viel ehrenvoller, wir stoßen ihn heraus. Das ist nämlich die zweite Art, wie man es machen kann. Die eine, dass man es zudeckt mit dem verlogenen Grund, das dürfen die Leute draußen nicht erfahren. Seien Sie überzeugt, Sie erfahren es doch. Und dann stirbt ein solches Chor innerlich ab an dieser Vergiftung. Denn wenn das eine gedeckt wird, muss das nächste gedeckt werden. Wenn das nächste gedeckt wird, muss wieder das übernächste gedeckt werden. Allmählich heißt das, sei doch ruhig, ich weiß von dir das, sei doch ruhig, wir haben doch dich damals in dem Kriegsgerichtsurteil, was haben wir prima für dich gestimmt, nur 3 Monate Festung, na? Aber jetzt erwarte ich diesmal, wo ich mal das oder jenes gemacht habe, erwarte ich genauso, also die Kompagnonschaft, die Kollegenschaft deckt einander. Oder es gibt das andere, so wie es die echte Tradition ist, dass ein Chor, ein Offizierschor, von sich aus jeden ausstößt, der nicht sauber ist. Begeht ein Offizier etwas, dann wird er härter bestraft wie der Mann. Begeht es im Suff, dann ist das keine Kavaliersentschuldigung, weil ein Herr Offizier im Suff seinen Männern ein schlechtes Beispiel gegeben hat und vielleicht einen Tod geschossen hat oder sonst etwas gemacht hat, sondern dann zählt das doppelt in der Strafe. Ich möchte von Ihnen niemals ein solches Urteil vorgelegt bekommen. Und ich möchte, dass die Kameradschaft echt und anständig aufgefasst wird, dass sie den Schwachen stützt, genauso wie sie einen verwundeten Kameraden nicht im Stiche lassen, der körperlich verwundet ist, sondern ihn mitschleppen. Genauso müssen sie einen, der einmal eine dunkle Stunde hat oder belastet ist, aus Kummer zu Hause, weil seine Nerven einmal, wir haben 6. Kriegsjahr, Die Nerven von jedem können einmal zu Ende sein. Dann muss der Kamerad da sein, der ihn wirklich packt und sagt, Kerl, ermann dich. Du kannst jetzt nicht da die Flinte ins Korn werfen. Und ich wünsche eine Kameradschaft, die sauber ist und auf sich hält, einen Chorgeist, der selbst das Chor reinhält. Das vierte, was ich verlange, die Pflichttreue und Fleiß. Ich glaube, dass es hier manchmal gefehlt hat in den vergangenen 5 Jahren. Denn sonst hätten wir fleißige Stellungen gebaut. Es wäre manche Kompanie in den Schützenmulden, die der Lanzer, von ihm kann ich es nicht verlangen, sich bloß ausgeschaufelt hat, während sein Herr Offizier hinten im Dorf bei einem ukrainischen Mädchen gewesen ist und ein bequemes Quartier hatte. Es wäre manches Blutopfer vermieden worden, wo der Lanzer in seiner Schützenmulde totgeschlagen wurde vom Granatwerferfeuer. Es wäre manche Kompanie nicht durchbrochen worden, es wäre manches Bataillon nicht aufgerollt worden. Es wäre manche Division hätte sich nicht totgeblutet und manche Armee hätte ihre Stellung halten können. Und sehen Sie, wir müssen wieder zu dem Standpunkt kommen. Sie werden Kompanien in der Division finden, da kann man sagen, diese Kompanie kämpft wirklich. Ich möchte, dass jede von Ihnen, meine jungen Kompanieführer und Zugführer, und ich habe mich gefreut, dass so viele Junge unter Ihnen sind, von euch Alten erwarte ich es als selbstverständlich. Ich möchte, dass jeder wirklich, nun verstehen Sie mich richtig, wirklich kämpft. Kommt darauf an, wenn jede Kompanie denkt, wir müssen vor unserer Front jeden Tag eine Anzahl Russen oder Engländer oder Amerikaner töten. Jeder tote Feind ist ein Abbruch an Kriegspotenzial unseres Gegners. Wenn jedes Regiment an der Ostfront oder an der Westfront durch Einsatz aller Kampfmittel durch einen nimmermüden Fleiß seiner Offiziere, seiner Chefs und seiner Kommandeure und des jüngsten Zugführers sich Tag und Nacht überlegt, was kann ich tun? Wie kann ich einen Scharfschützen ansetzen, um den anderen ein paar Abschüsse am Tag beizubringen, auch in der ruhigen Zeit? Wie können wir das Offizierskorps so erziehen, dass wir an einer ruhigen Front nicht uns die Hände reiben und sagen, nach dem Prinzip, so heiliger Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an. Ja, diesmal, unser Chor trifft's ja nicht. Die greifen ja da beim Nachbarchor, der übernächsten Chor, da greifen sie an. Sondern hier muss dann in dem Fall von alleine, muss der Gegner gebunden werden. Wie viele Angriffe will der Russe nicht machen? Und will der Russe bleiben lassen, wenn er nicht so unverschämt vor unseren Front mit einer unverschämten Frechheit wegziehen würde? Wenn er gebunden würde, meine Herren, das Binden haben Sie in der Hand. Wenn vor der Front von einer Kompanie jeden Tag 3 oder 4 totgeschossen werden. Durch Kampftätigkeit, durch Scharfschützen, durch alles Mögliche. Dann würde das ein dauernder Aderlass sein. Und es würde den Russen oder es würde den Gegner unsicher machen. Und es würde ein ständiges Schwinden an Kampfkraft beim Gegner sein. Hier möchte ich euch was sagen. Kommt mir niemand damit, dass er sagt, ja, wir haben eben so junge Kompanieführer, die können das noch nicht so. Das haben wir im Weltkrieg 1917, 18 auch gehabt. Ich weiß, unsere Kompanieführer, das weiß ich aus der Erfahrung in der SS, ich weiß bei meinen Divisionen, dass kein Kompanieführer bei uns älter wird wie 3 Monate. Ich weiß, dass kein Bataillonskommandeur länger sein Bataillon führt wie 4 Monate. Schon das Höchste. Ich weiß, dass es junge Kompanieführer sind mit 22, 23, 21 Jahren. Ich weiß, dass ihr nicht die Erfahrung habt, die ein alter Kompaniechef haben kann. In der Behandlung der Menschen, in der Behandlung all der vielen menschlichen Fragen. Weil er noch nicht die Reife hat. Er hat das Alter noch nicht. Ich weiß, dass in den ersten Monaten, da lernt er, sammelt Erfahrungen. Und wir müssen ihm dabei helfen, Wir müssen viel, viel, die haben Bataillonskommandeure, müssen die Kompanien zum Teil mitführen. Die Kompanieführer müssen zum Teil ihre Gruppen mitführen, weil es genauso bei den Unteroffizieren ist. Es ist nicht mehr der alte Unteroffizier. Der ist verteilt, die Armee ist riesengroß geworden. So und so viele sind gefallen. Wir sind zum Teil, gerade in der Infanterie, ausgeblutet. Aber das Lamentieren hat noch nie etwas geholfen. Glauben Sie ja nicht, dass beim Gegner anders ist. In einem Krieg, da sinkt der Wert des einzelnen Bataillons bei Freund und Feind relativ im gleichen Maß. Es kommt lediglich darauf an, wer am Schluss der Herr ist und wer am Schluss auf dem Schlachtfeld steht. Zu lamentieren darüber ist sinnlos. Das ist so unsoldatisch und so unmännlich wie überhaupt nur etwas. Komme mir also niemand und sage, ja, wir haben keine Unteroffiziere. Weiß ich, erwarte ich gar nicht anders. Wenn Sie alte Friedensunteroffiziere noch hätten, dann müsste ich sagen, meine Herren, die gehören schon lange auf die Offiziersschule, damit sie die zu Offizieren machen. Wir haben keine alten Kompaniechefs, weiß ich, selbstverständlich, ganz klar, darüber wird gar nicht gesprochen. Es erfordert lediglich, dass jeder von uns, der an irgendeiner Stelle steht, dass er mehr Arbeit tut wie bisher. Dass er im 6. Kriegsjahr fleißiger ist, wie er bisher war. Weil er, wollen wir es ganz klar aussprechen, die Pflichterfüllung und den Platz seiner gefallenen toten Kameraden mit übernehmen muss. Das ist die Kameradschaft, die notwendig ist. Und dann, glaube ich, wird sehr stark auf eines ankommen. Dass wir jedem Einzelnen, so wie es in langen, langen Jahrzehnten deutscher soldatischer Tradition war, dass wir jedem Einzelnen wieder die Überzeugung ins Herz brennen, dass es auf ihn und ganz allein auf ihn ankommt. Dass seine Aufgabe als Feldwebel einer Kompanie kriegsentscheidend ist. Hier möchte ich einmal dieses so verdammt missbrauchte Wort, was alles kriegsentscheidend ist, das möchte ich hier einmal nehmen. Dass es ebenso wichtig ist, dass der Waffenoffizier seine Waffen in Ordnung, die Waffenrevision in Ordnung hält. Dass es ebenso wichtig ist, dass der Kraftfahrzeugoffizier das letzte Kraftfahrzeug, das man instand setzen kann, instand setzt. Dass er so rasch instand setzt wie nur möglich. Und gar nichts anderes kümmert. Niemals blöde politisiert. Und wenn Sie einen dabei erwischen, dann sagen Sie, Sie, mein Herr, wie ich durch Ihre Stellung gegangen bin, da hat der Schütze Meier gebullt und Sie, Herr Kommandierchef, haben das nicht gesehen. Oder wenn es im Stab einer ist, dann würde ich jeden Einzelnen, sei es in einem Bataillon, im Regiment oder Divisionsstab, gerade die, die am meisten kritisieren, sind selbst in ihrer Pflichterfüllung am meisten kritisierbar. Da kann man ihm bloß sagen, Sie, mein Herr, erfüllen Sie zunächst die Aufgabe, die Ihnen übertragen ist. Für alles andere darüber sind Sie zu dusselig und zu dumm. Tun Sie das, was Ihnen aufgetragen ist. Und wenn wir wieder so werden, dass der Granatwerfer, die Granatwerfergruppe, ihre Aufgabe als die entscheidende der Kompanie ansieht, das soll jeder tun. Und dass die Kompanie ihre Stellung als die entscheidende des ganzen Frontabschnitts ansieht, dann kommt der Wettbewerb, dann kommt der Ehrgeiz, der gesunde, anständige Ehrgeiz wieder herein. Und wenn jede Kompanie und jeder Zug, wenn jeder Mann kämpft, und jeden Tag für verloren ansieht, wo nicht ein Gegner erledigt wurde. Wenn wir das wieder in die Division hineingebracht haben, dann sind wir Division für Division unüberwindlich und werden niemals unsere Standhaftigkeit verlieren. Das Fünfte, was ich verlange, was mit all dem anderen eng zusammenhängt, ist die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit nach außen, in Meldungen, dass wir wirklich ehrenhaft wahre Meldungen abgeben. Und die Wahrhaftigkeit nach innen, dass wir uns selbst nie belügen. Dass wir uns niemals, das gehört mit in das andere Kapitel bei der Kameradschaft, dass wir uns niemals belügen und uns sagen, ja, die Kompanie, wenn eine Kompanie oder wenn irgendein Verband von uns weggelaufen ist, nicht standhaft war, dass wir dann irgendwie dem eine Bescheinigung ausstellen, dass er sich befehlsgemäß abgesetzt hat. Sondern dass wir ruhig aussprechen, so wie es früher üblich war. Der Offizier so und so, der Leutnant, der Oberleutnant, ist mit seinem Zug, ist mit seiner Kompanie weggelaufen. Da ist gar nichts zu beschuldigen. Das können wir in Sprache fassen, wie wir wollen. Ob wir sagen, er hat sich abgesetzt, die Kameraden wissen es ja doch, dass der gelaufen ist. Sondern wird das wieder beim Namen genannt und wird zur Verantwortung gezogen. Dann sterben wir nicht und vergiften wir uns nicht an unserer eigenen Sprüchemacherei, sondern sind wir wieder Soldaten, so wie es der Frontsoldat wirklich gewohnt ist. Wir wollen uns niemals Selbsttäuschungen hingeben, wollen nicht, wie es so manchmal in Beurteilungen und wenn ich so manche Offiziersbeurteilungen oder Eingaben für Auszeichnungen lese, muss ich sagen, wundersam, dass dann die Division ihre Stellung nicht gehalten hat. Wenn das solche Helden sind, dann muss das ja fantastisch sein. Sondern wir wollen es der Nachwelt überlassen, ob sie unser Tun und ob sie unseren Kampf als heldenhaft bezeichnet oder nicht. Wir wollen uns das nicht selber bescheinigen, das ist außerdem geschmacklos. Von einem Toten, wenn er ein Held war, von einem toten Kameraden, da wollen wir es sagen. Wir wollen aber auch hier nicht in eine konventionelle Gesellschaftslüge hineinfallen und jedem, den die Kugel getroffen hat, ob er nun tapfer war oder nicht, dann bescheinigen, dass er ein Held gewesen ist. Denn sonst wird auch das wertlos. Der alte Fritz unterschied sehr wohl bei seinen Grenadieren und bei seinen Offizieren, ob sie einen Schuss von vorne hatten oder einen Rückenschuss. Und danach war der Nachruf des Toten. Wir wollen als anständige deutsche Soldaten, wollen wir in den Dingen in allen wieder echt und wahrhaft werden. Wenn wir all das tun und wenn Sie, das Offizierskorps, in diesem Geist von Treue, Gehorsam, Kameradschaft, Pflichttreue und Pflichtbewusstsein und Wahrhaftigkeit an Ihre Offizierspflichten und damit Offiziersrechte herangehen, dann wird Ihre Division einen so guten Geist haben, wie es der Heilige Krieg, der im 6. Kriegsjahr nun, nachdem wir die Grenzen unserer Heimat verteidigen, verlangt. Unser Volk hat noch ungeahnte Kraftreserven. Sie werden mobilisiert. Kraftreserven vor allem seelischer Art, die müssen wir in unseren Reihen als Soldaten am ersten mobilisieren. Kraftreserven menschlicher Art, das geschieht, indem wir Division um Division aufstellen, indem wir die UK-Stellung einmal durchkämmen, die Stäbe verringern und Sie können überzeugt sein, ich tue hier, was in Menschenkräften steht und dem, was man Etappengeist heißt, dem Geist der Bagage, die es in jedem Krieg gegeben hat, man nannte sie früher auch ehrlich, da waren die ganz ehrlich, man nannte sie früher Bagage. Und Bagage war ja kein besonders ruhmhafter, ehrenvoller Titel. Ebenso wie Etappe im Weltkrieg kein ehrenvoller Titel war. Es nannte sich jeder gern Frontschwein, sagte ich, ich bin ein Frontschwein. Ich habe noch nie gehört, dass ich gern einen Etappenschwein nannte. Das sind dabei, links bei beiden das Wort Schwein, aber es hat eben das eine einen total anderen Klang wie das Wort Etappenschwein. Und weil das Wort Etappe so unfein war und so miserablen Klang hatte, nannten wir das dann rückwärtige Dienste. Alle Dinge, die man umtauft, da seien sie mal von vornherein misstrauisch. Und nachdem ich immer dafür bin, alle Sachen so taktlos beim Namen zu nennen, spreche ich auch immer von Etappe und wo ich so einen Kerl erwische, packe ich ihn. Ich werde nicht jeden packen können, seien Sie darüber nicht enttäuscht. Auch das ist eben einfach unmöglich. Weil man im 6. Kriegsjahr nicht die Kräfte hat und weil ein Riesenapparat von 7 Millionen Menschen in einer Armee nicht so leicht umzuorganisieren ist. Aber etwas können Sie sicher sein, es gibt Marschbataillon und Marschbataillon an die Front. Wir haben eine unerhörte Anzahl von Marschbataillonen in den letzten 6 Wochen an die Front geschickt. Es gehen mit Ihnen, sind es jetzt 15 Divisionen, sind 6 Brigaden in den letzten 6 Wochen an die Front gegangen. Und es sind rund 70 Marschbataillone an die Front gegangen. Der Strom wird nicht aufhören, da können Sie sicher sein. Der neue Jahrgang, der hereinkommt, den werden wir als kostbarstes aufheben. Und damit eine ganze Anzahl, wir werden ihn nicht verkleckern, sondern diese begeisterte Jugend, von der ein Jahrgang nach dem anderen idealer, kampfbereiter, sterbensbereiter, opferwilliger hereinkommt, wie der vorhergehende, ganz anders, wie es im Weltkrieg war, wo der Jahrgang 98 nicht mehr so gut war wie 97. 99 war schon schlecht und 100 war vergiftet bis dort hinaus. In diesem Krieg total anders. Je jüngerer Jahrgang ist, je länger die Jugend, das wollen wir mal ganz offen sagen, nationalsozialistisch erzogen ist, umso idealisierter und umso opferbereiter geht sie für das Vaterland antreten. Geht sie mit dem Führer im Herzen zum großen Kampf und zum großen Ringen. Man braucht bloß die Stimmen der Engländer über unsere jungen Divisionen hören. Und wir sagen, sie kämpfen wie die wütenden Hunde. Sie beißen um sich. Die denken gar nicht daran zu kapitulieren. Es ist furchtbar, was für Blutopfer sie uns beibringen. Alles ganz junge Kerle mit 17, 18 Jahren. Und Sie können sicher sein, all das wird so kostbar behandelt und gewertet. Von mir in meiner Eigenschaft als Befehlshaber des Ersatzheeres. Diese kostbare deutsche Jugend und ebenso diese kostbare in der Heimat noch vorhandene Wehrkraft. Der Strom wird in den ganzen nächsten Monaten, und unsere Feinde können sicher sein, solange der Krieg dauert, wird der Strom nicht aufhören. Die Front wird sich nicht ausbluten, sondern es werden immer wieder Bataillone kommen, bis es eines Tages den anderen zu viel ist, bis die nicht mehr können. Wir werden viele Übelstände werden wir beseitigen können. Und dazu brauche ich in erster Linie Ihre Hilfe. Von Ihnen, meinen Kameraden. Jeder von euch muss mithelfen. Wenn ihr vorne irgendwo so einen Etappenhengst trefft, den ihr gut in euer Bataillon einreihen könnt, nehmt ihn mit. Der geht gar nicht ab. Den vermisst man gar nicht. Ihr habt wieder einen Mann mehr im Bataillon, der hält das Maul schon. Wo ihr irgendjemand zurückfluten seht, dann seid als Offiziere hart und tut eure Pflicht. Bringt ihn zum Stehen. Ordnet sie wieder und geht mit ihnen wieder vor. Hier muss ich wirklich ein vorbildliches Beispiel eines alten Soldaten Ihnen erzählen. Es ist der SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Hauser. Der war und ist der Oberbefehlshaber der 7. Armee in Frankreich gewesen, er ist jetzt verwundet. Und da waren doch eine ganze Anzahl Divisionen da in dem Kessel herin, den die Engländer zusammengebracht hatten. Der Oberstgruppenführer Hauser, ein alter Offizier des 100.000-Mann-Heers, als Generalleutnant der Reichswehr im Jahre 1932 pensioniert, hat dann in der Waffen-SS als Kommandeur der Jungenschule Braunschweig, als Standartenführer, als Oberst wieder angefangen. Wir konnten damals, ging es nicht anders, wir waren zu klein. Wurde dann der Lehrmeister der gesamten Verfügungstruppe und der gesamten Waffen-SS. Der ist nun Oberstgruppenführer und führte die Armee. Wird zum zweiten Mal, am Kopf schwer verwundet, hat ein Auge ja vor einem Jahr verloren. Sinkt in Ohnmacht. Es sind ja riesen Bombenteppiche und riesen Feuer auf diesem Kessel gewesen. Nach ein paar Stunden erwacht er wieder, um sich herum noch seine zwei Fahrer und ein Ordnanzoffizier. Und dann hat der Mann mit 64 Jahren aus Versprengten, aus allen Divisionen, die in diesem furchtbaren Hexenkessel drin waren, hat ein Bataillon wieder gesammelt. Da hat er, der 64-Jährige, in einem stundenlangen Ringen, hat er sich durch den Kessel durchgekämpft und ist zur deutschen Front herüber. Was ein 64-jähriger alter Soldat tun kann, das kann jeder von Ihnen Jungen in der Zukunft, wenn eine ähnliche Frage an ihn herantritt, ebenfalls tun. Wenn wir so sind, so als Offiziere unsere Pflicht auffassen, dann sind wir wirklich nicht zu schlagen und sind wir wirklich unüberwindlich. Nun möchte ich Ihnen zum Schluss, wenn ich Sie jetzt mit dem Wunsch, dass Sie in dem Geist und mit den Tugenden, die ich Ihnen nannte und vor Augen führte, zu Ihren Männern wieder gehen und mit Ihren Männern an die Front gehen, möchte ich Ihnen am Schluss noch etwas vor Augen halten oder etwas erzählen. Sehen Sie, es gibt ein gewisses geschichtliches Gesetz. Ein Volk hat ein Auf und Ab. Es geht nicht immer gut in der Geschichte eines Volkes. Und wir, das deutsche germanische Volk, wir haben in unserer langen Geschichte, sie ist Jahrtausende alt, haben wir mehr schlechte Zeiten durchgemacht wie gute. Sehr viel schlechte, weil wir selbst durch Uneinigkeit und Zwietracht selbst viel Schuld daran hatten. Ein Hermann der Karusker, ich nenne Ihnen bloß ein paar Überschriften, der bewahrt das germanische Volk davor, von Rom erobert zu werden. Ein Karl der Große gründet in Blut und Schweiß ein römisches Reich deutscher Nation mit dem fränkischen Stamm. Hinterher zerfällt es fast wieder unter dem Ansturm aus dem Osten, unter dem Ansturm der Ungarn, Magyaren, Hunnen. Also eines Stammes, der aus den Hunnen kam. Ein Heinrich der Erste, der schmiedet es wieder zusammen und bildet wieder dieses deutsche Reich, das fast schon auseinandergefallen war, einigt es wieder mit Niedersachsen und Franken und Schwaben und Bayern und Lothringen. Dann kommt ein Otto der Erste und viele Große, dann sinkt es wieder herab, wird wieder schwach, dann kommt die Zeit der hohen Staufen, das Weltreich, für damalige Begriffe das Weltreich, das Mittelmeer beherrscht, bis Vorderasien und das heutige Mitteleuropa mit Vorstößen in den damaligen slawischen Raum bis nach Ostpreußen. Die hohen Staufen versinken wieder mit ihnen die Macht und Herrlichkeit des Reiches. Und dann kommt eine wechselvolle Geschichte. Deutschland wird wieder groß. Und dann kommt sein Religionskrieg. Und in 30 Jahren, von 1618 bis 1648, sinkt dieses Volk, das ist bald 300 Jahre her, sinkt unser Volk, das zur Weltherrschaft bestimmt war, mit seinen damals größten Bevölkerungszahl der Erde, mit 24 Millionen Menschen, also der weißen Rasse, sinkt es herab auf 4 Millionen. Und Deutschland ist wüst und machtlos, zersplittert in Hunderte von kleinen Staaten. Dann kommt ein Friedrich der Große und aufbauend auf dem, was sein Vater geschaffen hat, bildet er wieder einen Kern. Und wenn wir Menschen unserer Zeit manchmal glauben, dass wir es schwer haben, dann seien wir bescheiden und hübsch schweigsam. Denn ein Friedrich der Große, der hatte es in seinem sechsten Kriegsjahr unvergleichlich, unvergleichlich schwerer. Bloß war er in der Lage, dass er diese Schwierigkeit nicht erst im 6. Kriegsjahr, sondern im 2. und 3. Kriegsjahr des 7-jährigen Krieges hatte. Und seine Größe, die Größe seines Herzens und sein Glaube, der hat das durchgehalten, hat nie nachgegeben, obwohl sie seine Hauptstadt besetzt hatten, obwohl jede Provinz verwüstet war. Er hat nicht nachgegeben. Hat nicht nachgegeben, als einmal seine Armee auf 2.500 Mann zusammengeschmolzen war. Da ist er 24 Stunden, 1,5 Tage, da ist er wie tot. Und nach 24, 36 Stunden führt er wieder. Dann hat er wieder 12.000 Mann. Und dann werden es nach 6 Wochen hat er wieder 30.000 Mann. Er hat wieder Geschütze, weil er die aus den Festungen holen lässt. Und der Krieg geht weiter und er hält durch, bis eines Tages einer aus der Koalition ausgesprungen war, Russland, bis eines Tages der Krieg für die anderen den Sinn verloren hatte. Und dann der Friede kam, der Preußen als europäische Macht bestätigte. Und die Nachkriegsjahre kamen, in denen Preußen dann seine großen Landerwerbe in der Teilung Polens getätigt hat, die dann Preußen verdoppelten und vergrößerten. Und dann geht es nach der Zeit Friedrich des Großen geht es wieder abwärts. Es kommt das napoleonische Zeitalter, eigene Schuld und Schwäche, Fäulnis im eigenen Apparat, zerstören dann das, was gewesen ist. Dann kommen die Freiheitskriege und es kommt keine Frucht. Und dann kommt 1871 die kleindeutsche Lösung. Ein großer, genialer Deutscher, Bismarck, gründet das Reich. Dann kommt der Weltkrieg, den wir mitgemacht haben. Und 2,5 Millionen Deutsche in Deutschland und Deutsch-Österreich sind ursprünglich umsonst gefallen gewesen. Und dann, aus dem Volke geboren, da steht nach dem Krieg der Führer. Und er lehrt das Volk und ruft es, ruft Einzelne, die ersten Gläubigen. Und er zieht sie und schmiedet sie zusammen zu seiner Bewegung. Und im Jahr 33 übernimmt er die Macht. Und es kommt Großdeutschland. Und jetzt muss dieses Großdeutschland sich bewähren, wie das Preußen mit seiner Eroberung Schlesien nach dem im 7-jährigen Krieg sich bewähren musste. Und wenn dieser Krieg zu Ende ist und wir ihn, so wahr wir uns in die Augen sehen und hier voreinander stehen und sitzen, gewonnen haben, dann kommt die Zeit, wo es ein germanisches Reich deutscher Nation geben wird, wo die Länder und die Völker, die mit ihren ersten jungen Kräften, mit den Besten, die trotz aller Schwierigkeiten sich freiwillig gemeldet haben, heute schon mit uns kämpfen, mit den Niederländern und Dänen und Norwegern und Flamen und Wallonen, wo die dann zu einer Gemeinschaft, zu einer germanischen Gemeinschaft, zu einem germanischen Reich zusammentreten werden, wo dann dieses Reich die Ordnungsmacht Europas sein wird, wo wir als Deutsche dann unser Vaterland wieder aufbauen werden, die zerstörten Städte, noch mehr aber aufbauen werden, die neuen Bauernhöfe im Osten drüben und drüben dann die Volkstumsgrenze hinausschieben, weit hinaus über unsere heutige Hartheit. Ein Zeitabschnitt, der im kriegerischen Geschehen vergehen wird und vergessen sein wird eines Tages. Denn wir werden uns die Echo, die das deutsche Schwert in diesem Krieg sich bereits im Osten geholt hat, die werden wir uns wiederholen. Einmal kommt der Zeitpunkt. Da werden wir dann neues deutsches Volk und germanisches Volk siedeln. Das wird ein Pflanzgarten unseres Blutes sein. Wir werden weit hinaus weit über heute Begriffe, werden wir unsere Wehrgrenze hinausschieben, damit die, die nach uns kommen, auch wenn sie, was ja das Schicksal nicht zweimal schenkt, in 100 oder 200 oder 500 Jahren keinen Führer Adolf Hitler vom Schicksal geschenkt bekommen haben, damit sie dann fähig sind, einem neuen Ansturm aus dem Osten, der schicksalsmäßig als Erprobung Europas und seiner Rasse immer wieder kommen wird, damit sie dem dann luftmäßig und waffenmäßig und militärisch standhalten können. Sehen Sie, wenn Sie die Geschichte in diesem Fortgang und in dieser Gesetzlichkeit sehen, und wenn Sie sehen, wie anständig unser Volk ist, welchen Wert unser Blut und unsere Rasse hat und wie gnädig der Herrgott und das Schicksal zu uns waren und zu uns sind, dass es uns den Führer, gegeben hat, dann, meine Herren und dann, meine Kameraden, dürfte es nicht schwer sein, dass wir, die wir Offiziere dieses germanischen Reiches sein dürfen, Offiziere des Führers, dass wir in diesem sechsten Kriegsjahr die besten und echtesten Traditionen deutschen Soldatentums in jedem von uns aufleben lassen und dass wir uns würdig erweisen, Söhne unseres Volkes, Offiziere des Führers sein zu dürfen. Und damit entlasse ich diese Volksgrenadierdivision im sechsten Kriegsjahr zum ehrenvollen und tapferen und standhaften Kampf an die Front. Herr Hitler. Sollen wir beherzigen, sollen wir unser Herz eingraben und wollen danach handeln. Und dass wir danach handeln wollen, das wollen wir bekräftigen und überrufen. Nach Führer! Sieg! Heil! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Morgen früh gleich anrufen, der Bauer, der lässt ja nicht locker, also der geht mir ja nicht von der Pelle. Haben Sie wusste nicht, sitzt der da in dem österreichischen Hof? Nein, der war nicht da jetzt. Oder? War nicht da? Nein, ich habe mich auch schon gewundert. Das ist ich dachte, ich bin schon vorbei. Das ist Friedrich Franz. Friedrich Franz. Also wenn du hast das Jahr 2701 jetzt gar nicht mehr gemacht, ne? Ja, ich darf dazu bemerken, Standartenführer, dass es nicht so einfach ist mit dem Truppenführer mit den Armgläsern. Ne? Das ist nicht so einfach, da haben wir die Partei auszuhören. Spiegel? Ja, mit der Spiegelung. Ne? Da muss ich tatsächlich mir 5 Minuten Zeit lassen, wenn ich das bitten darf. Ja, warten Sie, der Bauer hat sich eine Stunde aus erbeten, ja? 5 Minuten. Fast vom Frühen ist der Nachbar. Dann hat er nicht gesagt, heute Morgen Bauern verguckt. Ich hätte mich trotzdem gewonnen. Das ist nicht viel, was es ist. Wie viel, wie viel? Habt ihr übrigens was gehört? Ja, hab ich. Ich sei vom Bühne. Hoffentlich auf das Rad gekommen. Ach, weiter sind sie da, wo sie kommen wollen. Danke sehr, danke sehr. So, voll raus, auf den Kampf. Komm mal hier hin. Herr Kaufmann, dein Land ist ja ganz offenbar. Wo geht's auch noch? Sag mal, Sie haben schon wieder Dreck. Ich gebe Ihnen sofort einen Druck, wer ich habe. Kommt ihr hin? So rein. Ich hab noch wie gesagt. Kann doch nicht. So ein Jahr vorher? Alles zu fortgeschritten und der Feuer. Ja, das ist wirklich wahr. Perfekt, was? Musst du direkt für umschalten, wenn du aufnimmst? Nein. Geht so gleich wieder, oder? Ja, das macht er dann schon bis so weit, ja? Gut, also bin fertig. Jetzt können wir sprechen. Na, also wir müssen die Lehre daraus ziehen, aus dieser ganzen Geschichte jetzt mit Gruppenführer Gille, ne? Als erster Versuch, soll ich direkt daneben reden? Ja, ja. Als erster Versuch war es tadellos, gibt es gar keinen Zweifel. Wenn wir denken, dass wir das Mikrofon verstecken haben müssen, ne? Ja. Ist doch mal ganz klar. Dass wir das Mikrofon verstecken haben müssen, ja. Dass der Gruppenführer Gille bis zuletzt überhaupt nicht gemerkt hat, dass ein Mikrofon da ist. Ne? Ich hatte es ja hinter seinem Rücken. Weiß ich doch. Ne? Unter den Umständen ist doch diese ganze Aufnahme, ich kann nicht in der Hand sagen, wie er voran. Man kriegt doch, wenn man das dreimal laufen lässt, kriegt man das gesamte Gespräch mit. Man hört dann das auch, was man ursprünglich nicht richtig verstanden hat. Man kriegt alles wirklich mit. Ne? Gar kein Zweifel. Und wir haben, also, wenn wir uns da noch verfolgen und verfeinern, ne, dann. Wenn wir das natürlich nicht auf die üble Tür machen, ne? Mit der Geschichte konnte der jeden reinlegen. Da gibt es gar keine Frage. Das ist klar, das darf man nicht irgendwie. Das darf man nicht machen. Ne? Missbrauchen, ne? Nein, missbrauchen darf man nicht. Aber wenn wir das in netter Form machen, ne, dann bringst du aus tatsächlich, aus jedem Besuch, der hier ist, ne? Bringst du nette Funktion. Also die Sachen mit dem Wagen, mit den 2,5 Litern, nicht wahr? Die war doch ganz gut und oft. Welches? Der mit dem 2,5 Liter BMW, nicht wahr? Die war auch tadellos im Mikrofon. Ja, die war dann lauter, die sprach herum, die war zu allen. Da habe ich das Mikrofon gleich etwas höher gehalten. Ja, also bis zuletzt hat er es nicht gemerkt. Er hat es nicht, er weiß jetzt nicht, ne? Nein. Dass was aufgenommen wurde. Am besten ist die Geschichte mit dem Wagen. Das wäre die beste Geschichte. Ja. Ne? Ohne Zweifel. Wenn also nach Berlin kommt, dann wirst du dich da eingeben. Ne? Ja, das sind die Leute viel freundlicher. Ja. Ne? Ja. Nicht mehr so. Wir müssen es auf alle Fälle so machen, dass wir demnächst das Ding etwas getarnt, aber dann hinten auf den Tisch stellen irgendwie. Ja, aber dann richtig tarnen, sodass man. Die Stippe, die kommen doch unter den Tisch. Eine Vorrichtung da unten in der Steckdose, das muss nur stecken brauchen. Ja, eine Steckdose direkt in den Speisewagen vorrichten dafür. Unter dem Tisch irgendwann. Ja. Dass das ganze Kabel entfällt. An dem einen Tisch. An dem Tisch, wo man. An dem Tisch, da kommen ja meistens die Gäste auch hin. Ganz klar. Okay? Das bereitet man vor. Wenn es dann gelungen ist, kann man es ja dem Betreffenden vorführen. Ja, wenn klar. Noch da ist, dann kann man dann immer noch sein Einverständnis geben absolut oder klar. Zurückziehen. Ja. Das wird weitergehen. Machen wir es so. Soll jetzt nehmen wir jetzt so, wir die Sache mal durchlaufen lassen? Ich wollen unsere eigene Sprache hören. Ja. So, fertig.